ist mir erstmal aufgefallen, dass ich an dem Tag eine Bulle Pfeffi geäxt habe und die Goldkrone. Da bin ich ja richtig froh, dass ich noch lebe. Dass ich aussehe wie Excel, dann brennt die Luft über Harte. Jetzt, mein Lieber, können wir ein bisschen Business machen. Sozial, harter, international.